dunklen Nacht und Grausen fang. Da scheinest du, o lieblichster der Sterne, dein sanftes Licht entsendest du der Ferne. Die mächtige Dämmerung teilt dein lieber Strahl und freundlich zeigst du den Weg aus dem Tal. O du, mein holder Abendstern, wohl grüß dich immer dich so gern. Vom Herzen, das